Okay, turn with me to Nehemiah chapter 6. Gehen wir zum Nehemiah 6. And we'll continue with the book. Und wir werden dort in diesem Buch dann fortfahren. Okay. Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. To our hearts. In unseren Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Last week we talked about Nehemiah 5. Letzte Woche haben wir über Nehemiah 5 gesprochen. How Nehemiah said, I did not do those things because I feared God. Dass Nehemiah sagte, ich tat diese Dinge nicht, weil ich Gott fürchtete. I did not take advantage of the brethren because I feared God. Ich habe, also das heißt, ich habe die Brüder eben nicht ausgenutzt, eben weil ich Gott fürchte. And I define the fear of God as this. Die Gottesfurcht habe ich dann so definiert. I'm so convinced of God's goodness. Ich bin so überzeugt von Gottes Güte. That I don't have to live a selfish life. Dass ich kein selbstsüchtiges Leben mehr leben muss. Why would I want to? Warum sollte ich? If God is so good to me. Wenn Gott mir gegenüber so gut ist. And so willing to bless me. Und so bereit mich zu segnen. I can take a risk and live selflessly. Kann ich es riskieren, selbstlos zu leben? Now in chapter 6. Kapitel 6. We're going to see opposition to the work again. Hier sehen wir, dass dem Werk widerstrebt wird. As we start in verse 1. In Vers 1. Now it came about when it was reported to Sanballat, Tobiah, to Geshem the Arab, and to the rest of our enemies, that I had rebuilt the wall and no breach remained in it. Und es geschah, als Sanballat und Tobiah und Geshem der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war. Although at that time I had not yet set the doors in the gate, doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingesetzt. That Sanballat and Geshem sent a message to me saying, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und sagten, come, let us meet together. Komm, wir wollen uns zusammentreffen. At Chephirim, in Kephirim, in the plain of Ono. Im Tal von Ono. Oh no, don't oh go no. there. Geht's da dorthin? And they were planning to harm me. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Now this phase in our church we haven't reached yet. Wir sind noch nicht so weit in unserer Gemeinde. This will come. Aber das kommt sicher. Where We have real enemies. Dass wir wahrhaftige Feinde haben. I don't know of any enemies right now, really. Ich bin mir jetzt keiner Feinde bewusst, richtig. Because we're not really a threat to somebody. Weil wir noch nicht so wirklich eine Bedrohung darstellen. You know, maybe a person or two don't like us or something. Vielleicht sind ein oder zwei da und dort, die uns nicht mögen. But when it was reported that the work was finished. Doch als dann verkündet wurde, dass das Werk fertig war. When the testimony was complete. Und als das Zeugnis fertig war. And the testimony that we are restoring. Und dass das Zeugnis, dass wir eben das wiederhergestellt haben. Is John 13:34, as we've said earlier. Johannes 13:34, wie wir das schon früher gesagt haben. A new commandment I give to you. Ein neues Gebot, das gebe ich euch. That you love one another. Dass ihr einander liebt. Even as I have loved you. Damit, wie ich euch geliebt habe. That you love one another. Auch ihr einander liebt. By this all men will know that you are my disciples. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. If you have love for one another. Wenn ihr Liebe untereinander habt. That's the testimony. Das ist das Zeugnis. That's what we're restoring. Hier stellen wir her. In our relationships. In unseren Beziehungen. In a church family. In der Familie der in Gemeinde. In a community. In der Gemeinschaft. Until the secular world begins to say. Bis dann die heidnische Welt, also die säkuläre Welt sagt. Oh, how they love one another. Oh, wie die einander lieben und schätzen. And that's the testimony. Das ist das Zeugnis. And when the work begins to become complete. Und wenn das Werk vollendet ist. And it's really evident. Und das wirklich auch sichtbar ist. Well, what is happening at Lebgasse 34? Was passiert in der Lebgasse 34? Did those people buy that building? Haben diese Leute jetzt das Gebäude gar gekauft? Are they renovating the downstairs? Und renovieren sie unten das Erdgeschoss? Are they growing? Und wachsen die weiter? Are they having influence? Beeinflussen sie ihre Umwelt? We don't know who's going to be in the next 200 people that come. Wir wissen nicht, wer unter den nächsten 209 sein wird. Maybe Hermann Mayer. Ja, vielleicht der Hermann Mayer. Maybe someone from the government. Jemand von der Regierung. That we are influencing. Und wir haben einen Einfluss darauf. That we are the salt of the earth. Und wir sind wahrhaft das Salz der Erde. The light of the world. Das Licht der Welt. The testimony is spreading. Das Zeugnis verbreitet sich. That people who were in darkness. Dass Leute, die zuerst in Dunkelheit were alone, waren, die isoliert waren. Separated from one another. Voneinander abgeschnitten. Are suddenly coming together in relationships. Sind auf einmal befreundet. And people who were maybe bitter, und die bitter waren, angry, verärgert, are having loving relationships, haben jetzt liebevolle Beziehungen, and the testimony is being restored. Das Zeugnis ist wieder repariert, and then the enemies will come, und dann kommen aber die Feinde, and there are enemies, und da gibt es solche Feinde. Now, if the fear of the Lord, wenn die Furcht des Herrn, is that I'm so convinced of God's goodness. So weit ist, dass ich so überzeugt bin von Gottes Güte. That I don't have to live selfishly. Dass ich nicht selbstorientiert leben muss. Who would be our enemies? Wer wären dann unsere Feinde? But those who despise the goodness of the Lord. Die Güte des Herrn verachten. For whatever reason. Aus was für immer Gründen. Now let's read on. Lesen wir weiter. Verse 3. So I sent messengers to them saying, und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, I'm doing a great work. Ich führe gerade ein großes Werk. I cannot come down. Why should the work stop while I leave it and come down to you? Und ich kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Nehemiah knew he was doing a great work. Nehemiah war sich bewusst, dass er etwas sehr Bedeutsames tat. We know that we're doing a great work. Wir wissen, dass wir etwas sehr Wichtiges tun. Jesus was the friend of sinners. Jesus war der Freund der Sünder. And we are embracing people. Wir umarmen Leute. From every walk of life. Aus jeder Lebensrichtung. From every capacity. Aus jeder Weltanschauung. We are embracing them. Wir umarmen sie. And as we embrace them. Und wie wir das tun. We will begin to see the enemies of God. Dann werden wir die Feinde Gottes auch sehen. They're especially from a religious crowd. Besonders aus der religiösen Menge. There's been people who have come in and they've you know criticized. Da sind schon Leute gekommen und haben kritisiert. Someone even said one time. Jemand sagte einmal. You know, you only go to that church. Du gehst denn nur zu dieser Gemeinde. Because that's where all the sinners go. Weil dort all die Sünder hingehen. Yeah, you're right. Ja, yeah, genau all, richtig. All the sinners come. Ja, genau wo and die Sünder let kommen. Keep coming. Und lass sie nur rein. We will embrace them. Wir werden sie umarmen. We will with the goodness of God. Mit der Güte Gottes. And we will teach them the fear of the Lord. Werden sie die Gottesfurcht lernen. And we will teach people who were without God. Und wir werden die Leute lernen, die ohne Gott that waren. God demonstrated his love toward them. Dass Gott seine Liebe ihnen gegenüber darstellte. In Romans 5:8. Gemäß Römer 5:8. While they were yet sinners. Obwohl sie noch in diesem sündigen Zustand Christ, und während sie so waren. Christ died for them. Da starb Christus für sie. And we need to open our heart to this whole city. Wir müssen unser Herz gegenüber der ganzen Stadt öffnen. We have some 2 million people in the city. Wir haben so circa 2 Millionen Leute da. Many, you know, many people don't want the Lord. Viele Leute wollen den Herrn nicht. But if we just calculate that 10% want the Lord. Wenn wir davon ausgehen, dass bloß 10% den Herrn doch wollen. If they knew what the Lord was like. Wenn sie nur wüssten, wie er ist. If they knew how good God was. Wenn sie nur wüssten, wie gut er ist. And 10% of the city would embrace the goodness of God. Und 10% der Stadt die Güte Gottes umarmen würden. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. That's 200,000 people. Haben wir noch immer 200,000 Leute. That's 100 churches of 2,000 people. Da wären 100 Gemeinden mit je 2000 Leuten notwendig, um sie aufzunehmen. Oder 200 Gemeinden von je 1000 Leuten. That's 400 churches of 500 oder 400 Gemeinden mit 500 How many churches with 300? 667. Right. That's 666 more churches like the one we have. 667 Gemeinden. Just in Vienna. Nur in Wien. Over 600 more churches like us. Nur, also über 600 mehr solche Gemeinden. The city is filled with people. Die Stadt ist gefüllt mit Menschen. Who would respond to the goodness of God? Die auf die Güte Gottes freudig reagieren würden. But there are enemies. Doch da gibt's Feinde. There are people who profit because people are in darkness. Da gibt's Leute, die davon nämlich profitieren, dass andere in Dunkelheit It's gehalten easy werden. To manipulate someone who's in darkness. Wer in Dunkelheit ist, kann leicht manipuliert to werden. Intimidate, einschüchtern. To abuse. But when you know the truth sets you free. Doch wenn du die Wahrheit kennst, wird dich diese Wahrheit freisetzen. Now, if you read through the chapter, wenn du dich das Kapitel durchliest, which we're not going to, Nehemiah doesn't respond to these people. Nehemiah lässt sich auf diese Leute nicht ein. They keep sending him messages. Und sie schicken immer wieder Leute Five zu ihm. Times they say, "Come and meet us." Fünfmal sagen sie, er soll kommen. Stop what you're doing and come and let's have some meetings. Hör auf mit deiner Arbeit und treffen wir uns jetzt. Why should I? Warum soll ich? We are doing a great work. Wir machen ein großes Werk. We are sharing the goodness of God with people. Wir werden die Güte Gottes mit Leuten zusammen genießen. People who didn't know God are coming to know Christ. Leute, die Gott vorher nicht kannten, lernen jetzt Christus kennen. What do you want to talk about? Worüber wollen wir sprechen? Why do you want to waste my time? Warum willst du überhaupt meine Zeit in Anspruch nehmen? They wanted to harm him. Sie wollten ihm was antun. And even in verse 10, ja, selbst in Vers 10, a guy named Shemaiah, da gibt's einen Shemaiah, who was a friend or an acquaintance of Nehemiah, der Nehemiah kannte, betrays Nehemiah. Der verratet Nehemiah jetzt. And he's going to try to set him up. Und versucht ihm eine Falle zu stellen. And he says they're coming to kill you. Und sagt ihnen, sie wollen dich jetzt umbringen. Run into the temple and hide. Lauf in den Tempel und versteck dich dort. So that they could accuse him. Um ihm nur anzuklagen. Of maybe being in the temple when he wasn't supposed to be. Dass er im Tempel betritt, obwohl er dort gar nicht hin sollte. Getting him to live in the fear of man. Ihn einfach Furcht einzuflößen. Discrediting him in front of his people. Ihn zu entehren vor den Leuten. Where's your leader? He's hiding in the temple. Wo ist euer Anführer? Ja, er versteckt sich im Tempel. And Nehemiah said in Doch, verse 11. In Vers 11 sagt er Nehemiah. Should a man like me flee? Soll ein Mann wie ich davonlaufen? No. Nein. But look at verse 14. Vers 14. It parallels verse 19 from chapter 4. Parallel zu 5:19. Remember verse 19. Go to chapter 5 real quick. Gehen wir noch einmal 5:19. This is from last week. Remember me, O God, for good. Gedenke mein Gott mir zugute. According to all. All that I have done for this people. Was ich für dieses Volk getan habe. The definition of the fear of the Lord. Hier, die Definition der Furcht Gottes. Lord, remember me. Herr, erinnere dich an mich. In your goodness. In deiner Güte. For good. Um das Gute. Remember me. Erinnere mich. For the selflessness that I've lived. Der Selbstlosigkeit, in der ich gelebt habe. Because of your goodness. Wegen deiner Güte. Remember me. Erinnere mich. And in verse 14. Chapter 6. Und jetzt in 6:14. The opposite. Das Gegenteil. Remember, oh my God. Gedenke es, mein Tobiah Gott. And Sanballat. Dem Tobiah und dem Sanballat. According to these works of theirs. Nach diesen ihren Taten. They were trying to frighten me. Die wollten ihn erschrecken. Now flip over to Romans chapter 1. Gehen wir zu Römer Kapitel 1. You would never imagine that Man könnte sich nie vorstellen, dass something so good as God dass jemand das so gut wie Gott could have enemies. Überhaupt Feinde haben kann. But you read Psalm 2 Doch im Psalm 2 and you see the enemies of Christ sieht man die Feinde Christi that they conspire against God's anointed. Dass sie sich verschwört haben gegen den Gesalbten. And it's always against the goodness of God. Und es geht immer gegen die Güte Gottes. Now in Romans chapter 1 verse 18. 1 Vers 18. It says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit. Yeah. Who suppress the truth in unrighteousness. Welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederdrücken. What's the truth that they suppress? Welche Wahrheit unterdrücken? The reality of God? Die Realität Gottes? No. Nein. The goodness of God. Die Güte Gottes. They suppress the goodness of God. Sie unterdrücken die Güte Gottes. Nehemiah was angry. Nehemiah war verärgert. He said, Lord, God, remember them. Er sagte, Gott, erinnere dich ihrer. In 1 Timothy chapter 4. In 1. Timotheus 4. There was a guy named Alexander. Da gab es einen Alexander. He was a coppersmith. Das war so ein Kupferschmied. And he made idols. Und der hat damit Götzen hergestellt. And he made money off people's darkness. Und er profitierte von der Dunkelheit der Leute und der Ignoranz. And when Paul preached the gospel. Und als dann Paulus das Evangelium predigte. And people stopped buying idols. Und die Leute haben dann diese Götzenstatuen nicht mehr gekauft. This man began persecuting Paul. Dann hat dieser Mann sich gegen Paulus gewandt. And Paul said, this man did me much damage. Und Paulus sagte, dieser Mann hat mir vielen Schaden zugefügt. Because this man profited. Weil dieser Mann, der hat profitiert. From people not knowing about the goodness of God. Nämlich, er hat davon profitiert, dass andere über die Güte Gottes nicht Bescheid gewusst And this whole world system somehow seems to profit from that. Und dieses ganze Weltsystem profitiert davon. Don't set people free. Lass Leute nicht frei. We can make a lot of money on people who are in bondage. Denn wir können mit Leuten, die gefangen sind, können wir mit ihnen viel Geld machen. And then Paul said, the Lord will reward him according to his works. Und Paulus sagt dann, der Herr wird ihm vergelten seinen Taten gemäß. And this is really the only thing that we get angry at. Und das ist das Einzige, worüber wir wirklich uns ärgern sollen. This is where the wrath of God is focused. Weil darauf konzentriert sich der Zorn Gottes. It's not so much focused on sinners. Es ist nicht so sehr gegen Sünder gerichtet, sin, die Sündigen. It's people who despise the goodness of God that would bring them out. Es sind, sondern eher die Leute, die Gottes Güte verachten und ihn hindern, sie davon zu befreien. In Hebrews chapter 10. Hebräer Kapitel 10. There is the prophecy of the destruction of the temple in Jerusalem. Hier wird die Zerstörung des Tempels von Jerusalem vorhergesagt. Where Paul says, if you sinned under Moses. Wo Paulus sagte, als ihr unter Mose gesündigt habt. Or the writer of Hebrews. So sagte eben der Hebräerautor. If people sinned under Moses, they were killed. Denn wie Leute unter Mose gesündigt haben, wurden sie getötet. He said, how much more? Um wie viel mehr? Do you think is going to happen? Glaubt ihr, wird passieren? When you trample the blood of the covenant under your feet. Blut des Bündnisses mit euren Füßen tretet. As some unholy thing. Als etwas Unheiliges. And despise the spirit of grace. Und den Geist der Gnade verachtet. This is where the wrath of God is focused. Darauf konzentriert sich Gottes Zorn. Jesus paid for the sins of everyone who was ever born. Denn Jesus hat für die Sünden aller gezahlt, die je geboren wurden. He just freely paid it. Er hat es bezahlt. Now his anger is focused. Doch sein Zorn. On how people respond to such a gracious gift. Sein Zorn ist entscheidet oder richtet sich auf die, die eben darauf eben negativ reagieren. Now watch this in verse 19 of Romans 1. Gehen wir jetzt zum 19. Vers weiter. Because that which was known about God, weil das von Gott erkennbare, is evident within them. unter ihnen offenbar ist. For God made it evident to them. Denn Gott hat es ihnen offenbart. For since the creation of the world, his invisible attributes, denn sein unsichtbares Wesen, his eternal power, sowohl seine ewige Kraft, and divine nature, als auch seine Göttlichkeit, have been clearly seen. Wird seit Erschaffung der Welt being understood through what has been made, in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie so that they are without excuse. Ohne Entschuldigung. You look at an apple, sein. Schau dir einen Apfel an. You say, und sagst dir, that's good. Das ist gut. You look at an orange, eine Orange. That's very, very good. Das ist sehr gut. A banana, eine Banane. An apple tree, oh, ein Apfelbaum. An oak tree, Eiche, a cat, eine a bird, Katze, einen Vogel, and you think this is good. Und du denkst, das ist wirklich gut. God created everything and he said this is good. Gott hat alles geschaffen und sagte, das ist gut. We see the goodness of God revealed in creation around us. Wir sehen die Güte Gottes in der Schöpfung um uns herum. The stars, die Sterne, the sun, the moon, Sonne, Mond, the birds, die Vögel, our humanity, unsere Menschlichkeit, the birth of a child, die Geburt eines Kindes. But what did they do? Oh, was tat sie? Verse 21. Vers 21. Even though they knew God, obwohl sie Gott kannten, meaning as creator, als Schöpfer, they did not honor him as God, haben sie nicht als Gott geehrt, or give thanks, noch Gott Dank dargebracht, but they became futile in their speculations, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen, and their foolish heart was darkened, und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Professing to be wise, indem sie sich für weise ausgaben, they became fools, sind sie zu Narren geworden. Verse 25. For they exchanged the truth of God for a lie. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt. The truth of God and his goodness. Die Wahrheit Gottes und seine Güte. For a lie. Für eine Lüge. Now look at chapter 2. Kapitel 2. It's going to flip over to the other side now. Jetzt wird die andere Seite gezeigt. First he's addressing people. You'll see these kinds of people. Look at verse 28 of chapter 1. Lesen wir noch 28 im ersten Kapitel. Just as they did not see fit to acknowledge God any longer. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten. God gave them over to a depraved mind. Hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn. To do those things which are not proper. Zu tun, was sich nicht ziemt. Being filled with all unrighteousness. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Wickedness. Bosheit. Greed. Habsucht. Evil. Schlechtigkeit. Full of envy. Voll von Neid. Murder. Mord, Strife, Streit, Deceit, List, Malice, Tücke, Gossips, Ohrenbläser, Slanderers, Verleumder, Haters of God, Gotteshasser, Insolent, Gewalttäter, Arrogant, Hochmütige, Prahler, Inventors of Evil, Erfinder böser Dinge, Disobedient to Parents, den Eltern ungehorsam, Without Understanding, Unverständige, Untrustworthy, Treulose, Unloving, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. And although they know the ordinance of God, und obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, that those who practice such things are worthy of death, dass die so etwas tun, des Todes würdig sind, they not only do the same, üben sie es nicht allein aus, but also give hearty approval to those who practice that, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. So first he addresses this very ungodly crowd. Zuerst spricht über eine völlig gottlose Menge, unrighteous crowd, ungerechte Menge. And then he addresses now a second crowd. Jetzt wendet sich eine zweite Menge, who looks at them, die auf die schaut, and judges them, und sie verurteilt. Now verse chapter 2 verse 1. Kapitel 2 Vers 1. Therefore you are without excuse every man who passes judgment. Deshalb hast du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder der da richtet. For in that you judge another, you condemn yourself. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. For you who judge practice the same things. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. For we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Verse 3. Do you suppose this, O man? Denkst du aber dies, O Mensch? When you pass judgment upon those who practice such things. Der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst. That you will escape the judgment of God? Dass du dem Gericht Gottes entfliehen kannst. Now here's our verse. Hier ist unser Vers. Do you think lightly of the riches of his goodness? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld and forbearance und Langmut? And patience. Und Langmut, ja. Not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? The goodness of God produces the fear of the Lord. Die Güte Gottes, die erzeugt die Furcht des But Herrn. But there are certain people da sind Leute, gewisse Leute, who want to live in unrighteousness, die in Ungerechtigkeit leben wollen, just want to live selfishly, selbstsüchtig, and greedy, geizig, and just consume everything on themselves, und alles für sich selbst in Anspruch nehmen, and suppress the truth that God is good, unterdrücken die Wahrheit, nämlich dass Gott gut ist, and live outside that reality, leben außerhalb dieser Realität, and just justify living for themselves, und sie rechtfertigen ihr selbstsüchtiges Leben, and then there's another crowd, und dann kommt eine andere Menge, who looks at them, die betrachtet, and judges them, und richtet die. Which means this. Und das bedeutet, they count them unworthy of God's goodness. Dass sie einstufen als jemand, der unwürdig ist, Gottes Güte. These people don't want God's goodness. Diese Leute wollen Gottes Güte nicht. And these people don't want to give them God's goodness. Und diese anderen wollen ihnen Gottes Güte nicht geben. Interesting. Interessant. We don't believe God is good. Wir glauben nicht, dass Gott gut ist. No, I don't believe he created the earth. Ich glaube nicht, dass die Welt geschaffen hat. An apple, that just evolved. Ein Apfel, das ist doch alles Evolution. Nothing to do with God. Hat doch mit Gott nichts zu tun. Birth and all this, that has nothing to do with God. Was hat das mit Gott zu tun? Where's God? Wo ist Gott? There's no God. Da gibt's keinen Gott. We live for ourselves. Wir leben für uns. Then there's the religious crowd looking on. Dann gibt die religiöse Menge, die schaut dazu. Those people are unworthy of God's goodness. Die sind Gottes Güte nicht wert. That's what it means to judge somebody. Und das ist, was es heißt, jemanden zu richten. Look at one more verse and we'll close. Noch einen Vers. Vers 5. But because of your stubbornness. Nach deiner Störrigkeit. An unrepentant heart. Und deinem unbußfertigen Herzen. You are storing up wrath. Aber häufst du dir selbst Zorn auf. For yourself. And the revelation of the righteous judgment für den of God. Für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Two things. Zwei Dinge. Because of your stubbornness. Wegen deiner Störrigkeit. There's a stubbornness inside of us. Da ist eine Störrigkeit in uns. There's a stubbornness toward the goodness of God. Eine Störrigkeit gegenüber Gottes Güte. It's in all of us. We all have to. Especially during the Lord's Supper. Es ist besonders während der Kommunion oder dem Abendmahl. To have our hearts constantly renewed, constantly cleansed. Da soll unser Herz ständig erneuert werden und gereinigt so werden. So we're always renewed in grace. Dass es immer wieder in Gnade neu like gemacht in Hebrews wird. 13, the heart is established in grace. Gemäß Hebräer Kapitel 13, das Herz wird in Gnade gefestigt. But there will come enemies. Da kommen aber Feinde rein. People who willfully Leute, die absichtlich, not ignorantly, but willfully, nicht ignoranterweise, sondern absichtlich, not accidentally, nicht zufällig, but purposely, vorsätzlich, they despise the goodness of God. Verachten sie Gottes Güte. And as the testimony grows, und wenn das Zeugnis dann heranwächst, the devil will use people, wird der Teufel Leute benutzen, from wherever, von wo auch immer, who are threatened by a community, die bedroht werden durch eine Gemeinde, that simply loves each other. Die einander unkompliziert liebt. You can't, wait, do you know where that person came from? Wisst ihr, was diese Person vor dir herkommt? You can't have those kind of teenagers come in here. Solche Teenager haben hier nichts verloren. What do you think this is? Was glaubt ihr, was das ist? This is supposed to be a church. Das soll eine Gemeinde sein? Oh, come on. This isn't a church. Das ist doch keine Gemeinde. One person said this is a circus. Eine Person sagte, das ist ein Zirkus. Circus. Zirkus. Well, we're having a great time at the circus. Ja, wir unterhalten uns mit einem Zirkus. Great time. We're loving each other at the circus. Ja, wir lieben einander im Zirkus. I think I'd rather be at a circus than at a funeral. Ich bin lieber bei Ihnen im Zirkus als bei einer Beerdigung. Why? Because we're celebrating the Lord's presence. Denn weil wir feiern Gottes Gegenwart. Because we're embracing people as they are. Weil wir Leute so empfangen und umarmen, wie sie does, sind. Does that threaten somebody? Bedroht das jemanden? That people who were without God are suddenly being embraced by God? Dass Leute, die ohne Gott waren, jetzt auf einmal von Gott umarmt werden? With patience and forbearance? Mit Geduld und mit Langmut? There's stubbornness toward the goodness of God. Ja, da gibt es wirklich eine Starrheit, Störrigkeit gegenüber der Güte Gottes. Because of your stubbornness and unrepentant heart. Wegen eurer Störrigkeit und euren unbußfertigem Herzen. Watch the parallel. Stubbornness toward the goodness of God. Die Störrigkeit gegenüber der Güte Gottes. And unrepentance toward a life of selfishness. Und unbußfertig gegenüber einem selbstsüchtigen Leben. And people are storing up wrath for themselves. Die Leute häufen den Zorn auf für sich selbst. God will remember this. Gott wird sich erinnern. Like Nehemiah prayed. So wie Nehemiah betete. Oh God, remember what they're doing. Oh Gott, erinnere dich. Was And God does remember. Und Gott erinnert sich. And people are storing up anger from the Lord. Und Gott häufen Gottes Zorn, Gottes Ärger auf. Because they are stubborn toward his goodness. Weil sie sind störrig seiner Güte gegenüber. So when we see somebody, wenn wir jemanden sehen, you know, it's when you drive down the Gürtel and you see people you may want to say something about, und wenn du am Gürtel entlang fährst und dort über Leute irgendwas sagen willst, or whatever, and we need to be so careful what we say, müssen wir aufpassen, was da aus unserem Mund herauskommt, because you can judge somebody. Man kann jemanden richten. And when you judge them, you count them unworthy of God's goodness. Und wenn man sie dann verurteilt, dann sagt man nichts anderes, als dass sie Gottes Güte nicht würdig, für die Gottes Güte nicht würdig sind. But Paul would say this. Doch Paulus würde wieder das sagen. You judge them, ihr richtet sie. But you do the same. Macht aber das Gleiche. I don't do the same. Nein, ich mache doch das Gleiche nicht. You don't do the same. Aha, du machst no, das Gleiche no, nicht. Come on. Nein, geh, bitte. We're talking about this guy's an adulterer over here. Bitte, das ist doch hier ein Ehebrecher. This guy's a womanizer over here. Hier, das ist einer der Frauen, der sich nur mit Frauen rumtut. You don't do the same. Aha, du machst das Gleiche nicht. Are you kidding me? Aha. Guy's a murderer. Das ist ein Mörder. Guy's a thief. Das ist ein Dieb. Guy's greedy. Der ist geizig. Guy beats his children. Der schlägt seine Kinder. You don't do that. Ah, und das machst du nicht. No. Nein, nein, das mache ich sicher nicht. Das fällt dir ein. Did you ever think it? Hast du es überhaupt in Gedanken schon gedacht? In your heart? In deinem Herzen? Yeah. Yeah. So you did it. Also du hast es gemacht. Matthew 5, 28. Wenn du es im Herzen gemacht hast, dann hast du es getan. I didn't do it as many times. Aber ich habe es nicht so oft gemacht. I did it in my heart. Ich habe es im Herzen. He does it every day. Er macht es immer, jeden Tag, äußerlich. You did it in your heart. Du tatest es im Herzen. He does it every day. Er macht es täglich, Is äußerlich. There a difference between for God? Ist für Gott da wirklich ein Unterschied? If you have one cell of AIDS and you have 1,000, wenn du jetzt eine AIDS-Zelle hast oder 1,000, it's AIDS, right? Es ist AIDS. So you think because your frequency of the sin is far less, weil die Frequenz, deine Sündenfrequenz eine geringere ist, that you are no longer a candidate, you are no longer, you no longer need the goodness of God? Heißt es jetzt, dass du Gottes Güte nicht mehr selber brauchst? You don't live by the goodness of God? Du lebst nicht mehr nach der Güte Gottes? See, this is where it applies to us. Das ist, was wie es sich auf uns anwendet. The next 200 people that come in, die nächsten 200 Leute, die reinkommen. When we move downstairs, wenn wir dann hinunter ins Erdgeschoss übersiedeln. Within 18 months, so in den nächsten 18 Monaten. When another 200 people come, wenn weitere 200 and Leute these kommen. Are some of the strangest people in the city. Und vielleicht sind es die seltsamsten, die es in der Stadt gibt. And we embrace them. Und wir umarmen sie. And people see them walking around. Und Leute sehen sie dann in unserer and Mitte. You just do a triple, like, und du drehst dich dreimal um. And you look at this guy like, where did he come from? Und du fragst dich, na, wo kommt der her? And then he's got a Bible in his hand. Und dann hat er noch eine Bibel in der Hand. And he sits down and it's like, und er setzt sich hin und ihr denkt euch, Is he in our church? Ist der, gehört der zu unserer Gemeinde? Yep, he's in our church, ja, der and gehört I love dazu. Und das freut mich. And just wait, there's more coming. Und da kommen noch mehr. There's more coming. Da kommen noch mehr. The goodness of God right here. Die Güte Gottes genau there's hier. There's a certain stubbornness in the heart. Hier ist eine Starrigkeit. That we need to guard against. Vor der wir Acht haben müssen. A stubbornness that doesn't want to see the goodness of God released toward people. Eine Störrigkeit, die nicht sehen will, wie Gottes Güte sich richtet auf Leute. Doesn't want to be patient and forbear as they grow. Will nicht Geduld haben, will nicht langmütig warten, bis die wachsen. It wants them to come into the church exactly how we are. Und möchte, dass die dann gleich so sind wie wir. You can't come into the church with your hair like that. Du kannst mit diesem Haarschnitt nicht in die Gemeinde. Du musst einmal zum Friseur. You can't wear those clothes in here. Diese Kleidung so in dieser Aufmachung kannst du ja nicht herein. What do you think we are? Was glaubst du denn, wenn wir sagen? We are a church. Wir sind eine Kirche. You're ruining everything. Ja, ihr macht alles kaputt. This doesn't look like a church anymore. Es schaut nicht mehr aus wie eine Kirche. Circus. Ja, es ist jetzt wie ein Zirkus. Yeah, then let it be a circus. Ja, dann lassen wir es ein Zirkus sein. A circus in God's presence. Ein Zirkus in Gottes Gegenwart. Worship and celebrating Him. Ihn anbeten. His feiern. Goodness toward people. Seine Güte Leuten gegenüber. It's great. Schön. Right. And you'll see people. Und ihr werdet Leute who experience the goodness of God. Die Gottes Güte erfahren werden. Suddenly repent. Werden dann sich umkehren. And say, if God is this good. Und werden sagen, wenn Gott wirklich so gut ist. I don't think I have to live selfishly anymore. Muss ich nicht mehr selbstsüchtig leben. But the enemies will come. Doch die Feinde werden kommen. They will come from outside. Von außen. And they will come from within. Aber auch von innen. Our own hearts. Unsere Herzen. There's a certain stubbornness in all of our hearts. Da ist eine gewisse Störrigkeit in unseren Herzen. We all have a line of self-righteousness. Wir haben alle eine selbstgerechte Linie in uns. Where we look at people. Wo wir Leute betrachten. Who willfully practice selfishness. Die vorsätzlich selbstsüchtige Dinge tun. And we judge them. Und wir verurteilen sie. We say they are not worthy of God's goodness. Wir sagen, sie sind es nicht wert, Gottes Güte zu erleben. You are a sinner. Ihr Sünder. God will judge you. Gott wird euch richten. Yes. Ja. You are unworthy of his goodness. Ihr seid Gottes Güte nicht wert. Never love you. Ich werde euch nie lieben. Never love you. Euch liebe ich nie. See, that's the other side of it. Das ist die andere Seite. This is the side we want to guard against. Vor dem sollen wir uns fürchten. Because of the stubbornness. Wegen der Starrigkeit. An unrepentant heart. Dem unbußfertigen Herzen. There's people who are storing up wrath. Häufen Leute den Zorn für sich auf. But we as believers can also store up chastisement from our Father. Wir als Gläubige können aber auch ansparen Züchtigung von unserem Vater. Our Father can be looking down and thinking. Unser Vater kann runterschauen und sagen. How long are they going to do this for? Wie lange machen die das noch? Boy, they just don't get it, do they? Die verstehen das irgendwie nicht. It's my goodness. Das ist meine Güte. That leads people to repentance. Die Leute die Kraft gibt, anders zu leben. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. I thank you this morning. Ich danke dir heute Morgen. For your patience with all of us. Für deine Geduld mit uns allen. Your long suffering. Dein Langmut. Your forbearance. Deine Geduld. Thank you for your goodness. Danke für deine Güte. Your mercy is new every morning. Deine Barmherzigkeit ist immer neu jeden Morgen. Great is your faithfulness. Groß ist deine Treue. Even when we are faithless. Selbst wenn wir ohne Glauben sind. Your word says you abide faithful. Sagt dein Wort, bleibst du noch immer treu. And you are our shepherd. Und du bist ein Schaf. We will never lack anything. Und es wird uns nie was mangeln. And though we walk through the valley of the shadow of death, selbst wenn wir durch das Todestal, das Schatten des Todestales gehen, we fear no evil. Fürchten wir nicht das Böse, for you are with us. Weil du bei uns bist. Your rod and your staff, they comfort us. Dein Stab, dein Stecken geben uns Trost. Lord, thank you this morning. Herr, danke diesen Morgen for your goodness. Für deine Güte. Lord, if there's a place in our hearts, Herr, wenn es da einen Bereich in unserem Herz gibt, where we are stubborn, wo wir starrig sind, in releasing your goodness to someone, deine und eben die Güte Gott, deine Güte nicht jemandem anderen zeigen wollen. If there's someone that we don't pray for, wenn es da jemanden gibt, für den wir nicht beten, because we think they are too far, weil wir glauben, dass die zu weit weg sind, unworthy, sie sind unwürdig, we are unworthy too, dann sind wir auch unwürdig. And yet your goodness is toward us. Und doch ist deine Güte uns cleanse our hearts, Lord, reinige unser Herz, that we might continue to grow, dass wir fortfahren zu wachsen, in building this testimony, um dieses Zeugnis, diesen Beweis aufzubauen, of your love for us, deiner Liebe uns gegenüber. Thank you for the privilege. Danke für dieses Privileg. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir. Thank you this morning. And tonight we'll thank you too. Und heute Abend werden wir dir auch danken. We're just a moment. Wir sind nur ein Moment. And you're forever. Und du bist ewig. And yet we'll be forever with you. Und doch werden wir für immer mit dir sein. Thank you. Danke. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. You've never received Jesus. Sie haben Jesus nie angenommen. As the Christ. Als Christus. The Lord of the universe. Als Herr des Universums. As the Lamb of God who takes away the sin of the world. Als Lamm Gottes, der die Sünde der Welt hinwegnimmt. Pray with me this morning. Dann beten Sie heute Morgen mit mir. And receive the Lord as the Lord of your life. Und empfangen Sie den Herrn als Herrn Ihres Lebens. Receive His goodness. Empfangen Sie seine Güte. By faith. Im Glauben. Through a simple prayer. Durch ein einfaches Gebet. God forgive me. Gott vergib mir. Jesus forgive me. Jesus vergib mir. Cleanse me. Errette mich. Reinige mich. Through the blood that was shed on that cross. Durch das Blut, das du am Kreuz vergossen hast. I want to be with you. Ich möchte mit dir sein. I want to know your goodness. Ich möchte deine Güte kennen. I want to live a life of selflessness. Ich möchte ein selbstloses Leben führen. I want to be a blessing to others. Ich möchte ein Segen für andere sein. I want to be in relationship with others. Ich möchte Beziehungen haben mit anderen. Please, bitte, cleanse me. Reinige mich. In Jesus' name. In Jesu Namen.